Klug ist es, was ich so sage. Doch ich bin schusselig, es ist eine Plage. Mach ich auch nicht viel, so mach ich das doch gut. Ich lasse mir Zeit und bin mir selbst genug. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Za, za, za. Lama, bama. Sama, lama. Bum, bist du dumm, bum. Bus, was bi dumm, bum. Ha, ta, ta, ta, ta. Ra, ta, ta, ta, ta. Klug ist es, was ich so sage. Doch ich bin schusselig, es ist eine Plage. Mach ich auch nicht viel, so mach ich das doch gut. Ich lasse mir Zeit und bin mir selbst genug. Hui ho, hui da, hui du, a gedi ba. Sussi, sussi, sussi, ba. Pipi, ba, ba, ba, ba, so. Ho, hasi, hasi, quasi, schatzi, kui, kui, qua, qua, kuhu, hachi, pitchi, patchi, inka, dachi, pupsi, pipso, bum, bum, klapsi. Quasi, quasi, Schatzi, quick, quick, quack, quack, uhu, hachi, pitchi, platchi, inka, dachi, pupsi, pipsu.